wahrscheinlich irgendwie singt. Okay, и я хочу сегодня говорить о том, ich möchte heute darüber reden, как четыре подростка империю спасли. Wie vier Jugendlichen ein Imperium gerettet haben. Я хочу спросить сперва вот детей, подростков. Also ich möchte zuerst Kinder und die Teenies fragen. Не так много здесь осталось. Also es ist nicht viel von euch jetzt da. Но придется за всех отдуваться, okay? Also ihr müsst jetzt für alle jetzt büßen praktisch. Как вы представляете себе Бога? Also wie stellt ihr euch Gott vor? Как вы представляете себе? Какой Бог? Also wie ist Gott so? Говорите мне. Also sagt's mir. Also Великий. Groß. Also groß und mächtig. Еще какой Бог? Wie ist Gott noch? Любовь. Дети, Liebe? Говорите. Also Kinder sollen sagen, laut, nicht die Erwachsenen. Bitte spricht einfach laut raus. Всемогущий. Also allmächtig. Святой. Heilig. Любящий. Also liebend. Okay. Okay. Бог добрый. Ist Gott gut? Бог ist добрый. Gott gütig? Ist Gott gütig? Бог добрый. Gott ist gut. И к большим, и взрослым, и к детям. Der ist sowohl wie, zu den Großen wie auch zu den Kleinen gut. Amen. Самое главное, что нам нужно запомнить, дети, послушайте меня. Und das Wichtigste, was wir uns merken müssen. Also Kinder, hört ganz aufmerksam zu. Бог тебя любит. Gott liebt dich. И он хочет, чтобы тебе было хорошо. Und er will, dass es dir gut geht. Да? Ja? И именно потому, что он любящий. Und genau, weil er so liebend ist, иногда он допускает в нашей жизни такие ситуации, lässt er manchmal in unserem Leben solche Situationen zu, когда нам вдруг не очень хорошо становится, wo uns plötzlich nicht so gut geht. Почему? Und wieso macht er das? Если он добрый, wenn er doch so gut ist, он же хочет, чтобы у нас все было в шоколаде. Er will doch, dass bei uns alles in Schokolade ist. Почему такое происходит? Wieso passiert dann sowas? Господь хочет, чтобы мы научились молиться. Der Herr möchte, dass wir lernen zu beten. Чтобы у нас была сильная вера. Dass wir einen starken Glauben haben. Чтобы мы научились ему доверять. Dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Чтобы мы научились ждать ответа от него. Dass wir lernen, auf seine Antwort zu hören. И чтобы у нас была сильная вера. Und dass wir wirklich einen starken Glauben haben. И еще что-то, послушайте. Und noch etwas, hört bitte genau zu. Бог хочет, чтобы мы научились влиять на окружающих людей. Gott möchte, dass wir lernen, auf unsere Umwelt Einfluss zu nehmen. Чтобы мы могли рассказывать об Иисусе другим людям. Dass wir fähig sind, anderen Menschen über Jesus zu erzählen. Скажите мне, что вы делаете, когда вам плохо? Also sag mir bitte, was macht ihr, wenn es euch schlecht geht? Kevin, что ты делаешь, когда тебе плохо? Also Kevin, was machst du, wenn es dir schlecht geht? Молиться. Also beten. Хорошее решение, also, молодец. Gute Entscheidung, gut. Okay, Samantha, что ты делаешь? Samantha, was machst du? Пока это. Also Buße tun? Да, это тоже хорошее решение. Ja, das ist auch eine gute Entscheidung. Надо такое тоже делать, станет сразу хорошо. So was muss man auch gleich machen, das, dann wird es dir gleich gut gehen. Okay, я с тобой согласна. Also ich stimme dir wirklich zu. Okay, молиться, да? Also beten. Мы идем к Иисусу. Wir gehen zu Jesus. Рассказываем ему о своей проблеме. Wir erzählen ihm über unsere Probleme. Просим помощи. Wir bitten ihn um Hilfe. Молодец, Саманта, каемся. Also, Samantha, du bist echt toll. Also, wir müssen dann Buße tun. Okay. Okay. И тогда все опять в шоколаде. Und dann ist alles wieder in Schokolade. И вот наша следующая серия проповедей. Und so ist unsere nächste Predigtserie. Она будет называться «Необычно». Also sie wird heißen «Ungewöhnlich». Необычно. Ungewöhnlich. И я хочу сегодня вам рассказать. Und ich möchte euch heute erzählen. О необычных подростках. Über die ungewöhnlichen Jugendlichen, Teenager. У которых была необычная вера. Die einen ungewöhnlichen Glauben hatten. Они были необычно смелые. Sie waren ungewöhnlich stark. И они принимали необычные решения. Und sie haben ungewöhnliche Entscheidungen getroffen. Давайте мы прочитаем из книги Даниила, 1 глава, с 1 по 7 стих. Lass uns mal aus Daniel 1 lesen, von Vers 1 bis 7. Пожалуйста, Аня. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, den König von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim den Herrn, den König vom Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinjar, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen sollte, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in alle Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterweise. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Mishael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belteszar, Hanania Sedrach, Mishael Mesach und Asaria Abednego. Okay, вот такая ситуация здесь. Also so eine Situation hier. Была война. Es gab einen Krieg. Израильская армия потерпела поражение. Die israelische Armee hat eine Niederlage erlitten. И вавилонский царь взял в плен царя иудейского. Und der babylonische König hat den israelischen König in Gefangenschaft genommen. Было очень много пленных. Also es gab sehr viele Gefangene. Также было из царского дома, из знати были взяты в плен. Also es wurden viele Gefangene aus dem Königshaus genommen, viele adlige Leute. Все лучшее будущее Израиля попало в вавилонский плен. Also die beste Zukunft von Israel wurde dann in Gefangenschaft genommen. Это были принцы. Das waren Prinzen. Были дети из богатых семей. Das waren Kinder aus reichen Familien. Это те дети, которые должны были быть в будущем в окружении царя. Das waren Kinder, die in Zukunft eigentlich im Umfeld von dem König sein sollten. И мы читаем во втором стихе, und wir lesen in dem Vers 2, что Бог отдал иудейского царя в руки царя Навуходоносора. Dass der Herr den babylonischen König, den jüdischen König gegeben hat in seine Hand. Было ли это по Божьей воле? War es denn Gottes Wille? Oder nach dem Gottes Willen? Да. Nach dem Willen Gottes? Но почему? Ja, aber wieso? Давайте мы посмотрим, как развивались события. Lass uns mal nachschauen, wie das so sich weiterentwickelte, die ganzen Ereignisse. Первое, что мы должны запомнить. Also das erste, was wir uns merken müssen. Все, что происходит в нашей жизни, все, что Бог допускает в нашей жизни. Also alles, was Gott in unserem Leben zulässt. Всегда имеет смысл. Hat immer einen Sinn. Всегда имеет смысл. Hat immer einen Sinn. Бог всегда преследует определенную цель. Gott verfolgt immer ein bestimmtes Ziel. Даже когда тебе плохо и что-то произошло. Auch wenn es dir schlecht geht und es geschah etwas и ты Schlechtes. Не понимаешь, почему это произошло. Und du begreifst nicht, warum passierte das überhaupt. Бог допустил какую-то ситуацию. Gott hat eine bestimmte Situation zugelassen. У него есть цель. Also hatte ein Ziel. У Бога не бывает недосмотров. Gott hat, handelt niemals fahrlässig. У него нет халатности. Also er ist niemals schlampig. Да. Представь себе, он не успел там, да? Also stellt euch vor, er hat nicht geschafft, wenn wir sowas zu uns denken. Не заметил. Oder er hat nicht bemerkt. Я в стрессе. Oder ich bin im Stress. Представь себе, ты молишься. Also stell dir vor, du betest. У тебя нужда. Also du hast eine Not. А Бог тебе говорит, отстань, я в стрессе. Und Gott sagt zu dir, ey, lass mich in Ruhe, ich bin so im Stress. У Бога такого не бывает. Bei Gott gibt es sowas nicht. И вот вавилонский царь, он взял в плен самое лучшее будущее Израиля. Unser Name, der babylonische König, das Beste vom König Israel. Лучшие люди в Израиле. Also die besten Menschen von Israel. Среди них было 4 подростка. Und unter ihnen waren ja 4 Teenager. Вот которых мы знаем, как их Даниил, Ханания, Мисаил и Азария. Die wir kennen unter den Namen Daniel, Hanania, Mishael und Azaria. Но в Вавилоне им почему-то дали другие имена. Aber in Babylon hat man sie ihnen aus irgendeinem Grund andere Namen gegeben. Потому что их собственные имена прославляли Бога Всемогущего. Denn ihre eigenen Namen haben den allmächtigen Gott, durch ihren Namen wurde Но Gott теперь gepriesen. Их имена должны были прославлять богов Вавилона. Und jetzt mussten ihre Namen die babylonischen Götter preisen. Поэтому им дали вавилонские имена. Deswegen haben die jetzt babylonische Namen bekommen. Балтасар, Сидрах, Месах и Авденаго. Also der Belteszar, Sedrach, Mesach und Abednego. И послушайте, эти ребята были не старше 15 лет. Und schaut her, diese Jungs waren nicht älter als 15 Jahre alt. Кому из вас 12, 13, 14 лет? Also wer ist von euch 12, 13, 14? 12, 13, 14. Also 12, 13, 14. Okay. Я знаю, что есть, да? Also ich weiß, dass welche и unter вот, euch so и sind. И вот представьте себе, что вы попали в плен. Und jetzt stellt euch vor. Ну пусть вам 15, also, 16. Okay. Lass 15, 16 okay. sein. Представьте, вы попали в плен. Also stellt euch vor, ihr seid gefangen что genommen. Что бы вы сделали? Was würdet ihr dann tun? Бежать? Fliehen? Плакать? Weinen? Okay. Подумайте okay. об этом, что бы вы сделали? Also denkt mal nach, was würdet ihr tun? Никого родных рядом нет. Keiner von euren Verwandten ist neben Друзей euch. Нет. Keine Freunde. Язык незнакомый. Ihr könnt die Sprache Кому-то nicht. Это очень знакомо, да? Also jemanden ist es ein bisschen, okay. Kommt die Situation И ähnlich vor. Вас заперли в сарае. Also man hat euch in einen Schuppen eingesperrt. И вы вообще не знаете, что с вами потом будет. Und ihr wisst überhaupt nicht, was mit euch danach geschieht. И вдруг вас зовут. Und plötzlich ruft man euch. Зовут тебя Кевин. Кевин, man ruft dich. Дают тебе лучшую одежду. Man gibt dir die beste Kleidung. Дают тебе вкусную еду. Man gibt dir das leckerste Essen. И потом еще говорят, что ты будешь жить в царском дворце. Und dann sagt man zu dir, du wirst im königlichen Palast wow! leben. Wow! Многие дети просто мечтают. Also manche Kinder träumen einfach davon. Просто вырваться из-под опеки родителей. Einfach sich von der Fürsorge ihren Alten, also ihren Чтобы Eltern, делать, что хочу. Sagen. Also man kann machen, was ich will. И вот эти дети, они могли делать, что они хотят. Und so konnten diese Kinder machen, was sie wollten. Им будет даваться все, что они хотят. Man wird ihnen gegeben alles, was sie wollen. Но они должны будут хорошо учиться. Aber sie müssen gut lernen. Чтобы потом развлекать царя. Um dann später den König zu vergnügen. И вот представьте такая ситуация. Und stellt euch diese Situation vor. Буду делать, что хочу. Also ich kann machen, was ich will. Наконец-то. Endlich. Свобода. Freiheit. Классно или нет? Ist das gut oder nicht? Да. Ja? Вот так говорят обычные дети. Also so sagen die gewöhnlichen Kinder. И вот в плен было взято много израильских подростков. Also gefangen wurden sehr viele junge Leute. И я думаю, Leute. Что некоторые даже обрадовались. Ich denke, viele von ihnen haben sich sogar gefreut. Наконец-то мы будем делать, что хотим. Also endlich können wir tun, was wir wollen. А вот эти четверо друзей, aber diese vier Freunde, они были необычные дети. Sie waren ungewöhnliche Kinder. Они не сказали, что вот свобода, наконец-то. Sie haben nicht gesagt, oh, endlich Freiheit, endlich. Хотя они могли бы так сделать. Obwohl sie das auch tun hätten können. Но они поступили по-другому. Aber sie haben angefangen anders zu handeln. Они были необычными подростками. Weil sie eben ungewöhnliche Teenager waren. Давайте мы посмотрим первую картинку. Lass uns das erste Bild Можно ansehen. Включить? Вот они подростки, видите, они совсем еще подростки. Schaut her, das sind jetzt diese Teenager, die sind ganz jung. Да, и они приняли решение. Und sie haben eine Entscheidung getroffen. Мы будем жить по Божьим принципам. Also wir werden nach Gottes Prinzipien leben. Мы не будем оскверняться царской пищей и вином. Also wir werden uns durch das Essen und durch den Wein vom König entweihen. А откуда они взяли, что царская пища плохая? Und woher haben sie genommen, dass das königliche Essen schlecht ist? Ну, выглядит вкусно, да? Also es schaut doch Курочка поджаренная. Lecker aus, also das Hühnchen, gebratenes Hühnchen. Also woher nahmen sie das? Нет, вы царская пища не была ядовитая. Also das königliche Essen war ja nicht giftig. И никто не умирал, когда ее ел. Und keiner hat, ist danach gestorben, als er das gegessen hat. Но они решили, aber sie haben beschlossen, что царская пища, dass das königliche Essen сделает их грязными. Wird sie unrein machen, dreckig. Недостойными того имени, которое они носили. Unwürdig den Namen, den sie getragen haben in sich. И хотя им дали вавилонские имена, und obwohl sie dann babylonische Namen bekommen haben, они все равно знали свои имена, haben sie trotzdem ihre Namen gekannt, потому что их имена прославляли Бога Израиля, denn ihre Namen hat den Gott Israels gepriesen. И они не хотели оскверняться этой пищей, und sie wollten sich nicht unrein machen durch dieses Essen. Они знали, кто они и для кого они живут. Sie wussten, wer sie sind und für wen sie leben. А откуда они знали? Woher wussten sie das? Кто им сказал? Wer hat es ihnen gesagt? Да папа с мамой сказали. Папа und Mama haben das Что gesagt. Тут думать? Папа с мамой сказали. Also Papa und Mama haben das gesagt. Они с детства брали в храм. Die haben sie von Kindesbeinen in den Tempel genommen. Учили их молиться. Die haben sie gelehrt, wie man betet. Служить Богу. Gott zu dienen. Читали с ними Библию. Die haben gemeinsam Bibel gelesen. Рассказывали им о Боге. Die haben ihm über Gott, ihnen über Gott erzählt. Об их призвании. Über ihre Berufung. Что тоже очень важно. Was ganz sehr, sehr wichtig ist. И вот эти мальчики полюбили Господа. Und diese Jungs haben Gott lieben gelernt. Поэтому они не захотели раствориться в языческой среде. Deswegen wollten die nicht in diesem heidnischen Milieu sich einfach einfinden. Они не захотели быть как другие люди, которые не знают Бога. Sie wollten nicht genauso sein wie die anderen Menschen, die Gott nicht kennen. Послушайте. Hört zu. В духовном смысле царская пища и вино означает also все то, что предлагает грешный мир. Also im geistlichen Sinne bedeutet dieses königliche Essen und Wein all das, was Все, что предлагает грешный мир. Was diese sündige Welt anbietet. Это все то, что глотает люди в этом мире, которые не знают Бога. Das ist all das, was die Menschen schlucken, die Gott nicht kennen in der Welt. Ну, вы понимаете, что это не еда, да, не пища. Also ihr versteht mich, also ich meine jetzt nicht das physische Essen. Это то, что мы в себя вот глотаем, смотрим, слушаем. Das ist das, was wir in uns reinschlucken, alles, was wir sehen, was wir hören. То, что люди делают. Das, was die Menschen tun. А что делают люди в этом мире, который не знает Бога? Und was machen die Menschen in dieser Welt, die Gott nicht kennen? Also was machen die? Грешат, ну как грешат? Also, взрослые sündigen. Сказали, грешат, все этим сказано, да? Also, что они делают? Die Erwachsenen haben gesagt, dass Илюша, die что sündigen, они делают? Люди, которые не знают Бога. Илюша, was machen die Leute, die Gott nicht kennen? Ну что они делают? Also was machen die? Ругаются, да? Schimpfen die? Ругаются. Бьют, аж дерутся, also, да. Die streiten miteinander, die schlägern. Обманывают. Sie lügen einander an, nicht wahr? Обманывают. Говори, Илюша. Илюша, weiter. Обвиняют друг друга. Also, die beschuldigen einander. Okay, еще что? Also, was noch? Не уважают других, да? Sie respektieren die anderen nicht. Делают плохие поступки. Sie handeln falsch. Говорят плохие слова или какие-то плохие вещи смотрят. Also sie schauen irgendwelche falschen, keine guten Dinge an. И все это называется грех. Und all das ist Sünde. И вот из-за этих грехов Und wegen diesen Sünden, сердца людей становятся черствыми. Werden die Herzen von Menschen hart. И нечувствительными к Богу. Und sie sind dann unempfindlich gegenüber Gott. Люди не могут слышать, когда Бог им хочет что-то сказать. Und die Menschen sind dann nicht mehr fähig, etwas zu hören, wenn Gott ihnen etwas sagen will. Поэтому эти четыре подростка, здесь их три, но там где-то один сзади, нет, четыре, окей. Also deswegen sind diese vier Teenager. Они не захотели делать эти грехи. Sie wollten diese Sünden nicht machen. И они не хотели быть как все люди. Und sie wollten auch nicht so sein wie alle anderen Leute. Которые не знают Бога. Die Gott nicht kennen. Они не хотели или даже боялись, что их сердца станут черствыми, злыми. Also sie wollten nicht, sogar haben sie sogar Angst gehabt davor, dass ihre Herzen böse und hart werden. Они боялись потерять связь с Богом. Und sie hatten Angst gehabt, diese Verbindung zu Gott zu verlieren. И что они больше не смогут слышать Бога. Und dass sie Gott nicht mehr hören können. А вы знаете, кто вы? Und wisst ihr, wer ihr seid? А вы знаете, кто вы? Wisst ihr, wer ihr seid? Не вашу фамилию. Also nicht eure Familiennamen, а кто вы? Sondern wer seid ihr? И кто живет в вашем сердце? Und wer wohnt in eurem Herzen? Чье имя вы носите в себе? Also welchen Namen trägt ihr in euch? Для кого вы живете? Oder für wen lebt ihr? Okay. Okay. Эти мальчики уже знали. Also diese Jungs haben das bereits gewusst. Поэтому они сказали. Deswegen sagten die. Мы не будем есть ту пищу, которую едят все остальные. Also wir werden dieses Essen nicht essen, was alle übrigen essen. То есть мы не будем делать все те дела, которые делают все остальные. Also bedeutet, wir werden nicht diese Dinge tun, was alle übrigen tun. Мы останемся верными нашему Господу. Wir bleiben unserem Herrn treu. И что же произошло дальше? Was passierte denn weiter? Давайте убираем картинку. Lass uns jetzt das. Смотрите, что происходит. Schaut, Бог was passiert. Сделал так. Gott hat so gemacht, что их надзиратель полюбил их, dass dieser Hofbeamte sie lieben gelernt hat, и стал хорошо к ним относиться, und hat sie gut behandelt. И второе, und das zweite, Бог дал способность этим ребятам, hat Gott diesen Jungs eine Fähigkeit gegeben, хорошо учиться, gut zu lernen, быть очень умными, sehr weise zu sein, и даже мудрыми, und sogar klug zu sein und weise. А еще он еще дал им дары. Und noch hat er dazu ihnen Gaben gegeben. Daniel, например, он мог пророчествовать. Zum Beispiel der Daniel konnte weissagen. И мог объяснять сны от Бога. Und konnte die Visionen und die Träume von Gott deuten. И вот однажды царь поговорил с этими ребятами. Und eines Tages sprach der König mit den и Jungs. И он так удивился. Und er hat sich so erstaunt. Так удивился. Also er hat sich so erstaunt. Потому что он нашел вот этих подростков 10 раз. Мудрее, чем все остальные дядьки и деды у него в царстве. Also er hat diese Jungs für weiser befunden als alle anderen Leute in seinem Königreich. Классно. И вот эти четверо друзей стали служить царю. Und so fingen an, diese vier Freunde, König zu dienen. Но они никогда не забывали, кто они. Aber sie haben nie vergessen, wer sie и sind. Кто их Бог. Und wer ihr Gott ist. Хотя их называли вавилонскими именами. Obwohl man ihn mit babylonischen Namen они gerufen знали, hat. Кто их Бог. Also wussten sie trotzdem, wer ihr Gott ist. И Библия говорит, что они ходили перед Богом. Und die Bibel sagt, dass sie wandelten vor Gott. Это не так, вот, знаете, как я сейчас перед вами хожу. Das ist nicht so, wie ich jetzt vor euch hier körperlich laufe. Они просто помнили, что Бог, он смотрит на них. Sie haben einfach gewusst, dass Gott auf sie schaut. И они старались не делать ничего такого, что может Бога огорчить. Und sie haben versucht, nicht das zu tun, was Gott kränken würde. Знаете ли вы, что с каждой победы мы становимся все сильнее и сильнее? Wisst ihr, dass wir mit jedem Sieg stärker und stärker werden? И вот после этой победы с едой, und nach diesem Sieg mit dem Essen, вот эти ребята стали еще сильнее. Wurden diese Jungs noch stärker. И потом они оказались способны противостоять следующим испытаниям. Dann wurden sie fähig, der nächsten Versuchung zu widerstehen. Prüfung. Следующее испытание было. Also die nächste Prüfung war, поклониться истукану или пойти в печь. Also eine Statue sich zu unterwerfen, anzubeten oder in den Ofen geworfen zu werden. И они были готовы к такому ужасному испытанию. Und sie waren aber bereit zu so einer schrecklichen Prüfung. Потому что они приняли решение. Denn sie haben einen festen Entschluss beschlossen. Скажи, решение. Also sag mir, Entscheidung. Решение. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Необычное решение. Das ist eine ungewöhnliche Entscheidung. Не важно, что будет с нами. Egal was mit uns passiert, мы останемся верными нашему Богу. Wir bleiben unserem Gott treu. Скажите, не важно. Sag egal. Скажите, не важно. Sag egal, nicht wichtig. Не важно. Egal. Мы будем верными. Wir werden trotzdem treu sein. И вот смотрите, что они ответили царю. Und schaut her, was sie dem König Давайте geantwortet haben. Давайте мы прочитаем. 3 главе, 16-18. Lass uns das mal vorlesen aus Daniel 3, 16 bis 18. Bitte. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen retten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Царь даже в лице изменился. Der König wurde gerade bleich im Gesicht. Все трепетали перед ним. Alle zitterten vor ihm normalerweise. Он был самый могущественный царь. Er war der mächtigste König damals. И история говорит, что он был очень жесткий царь. Und die Geschichte sagt, er war sehr ein hartherziger Все König. Все повиновались только по одному взгляду его. Also alle haben ihm gehorcht, wenn er alleine nur angeguckt hat, die Leute. А тут, понимаете, тут четверо сопляков, да, начинают ему противоречить. Und hier kommen so diese Grünschnabel-Jungs und versuchen ihm zu widersprechen. In Ofen mit ihnen. Знаете эту историю, да? Kennt ihr diese Geschichte? Okay. И вот эти ребята были готовы на смерть. Und diese Jungs waren bereit zu sterben. Хотя могли бы пойти на компромисс. Obwohl sie hätten auch einen Kompromiss schließen können. Ну, они могли бы встать на колени. Also sie hätten sich hinknien können. Поклониться этому стукану. Also diese Statue anzubeten. Потом попросить у Иисуса прощения. Und dann später bei Gott um Vergebung zu bitten. Да, и все было бы хорошо. Und dann wäre alles gut. Но они не пошли на компромисс. Aber sie haben diesen Kompromiss nicht geschlossen. Были готовы лучше на смерть. Also sie waren lieber bereit zu sterben. И они вышли победителями из этой истории. Und sie gingen als Sieger aus dieser Geschichte. Все дело было в их твердом решении. Also die ganze Sache lag an ihrem festen Entschluss. Скажи еще раз, решение. Sag noch mal Entscheidung. Скажи твердое решение. Eine feste Entscheidung. Только Господь. Nur der Herr. И никого другого. Und niemand anders. Мы знаем, что Бог избавил их, да? Also wir wissen, dass der Herr sie erlöst hat. И вот однажды царю приснился сон. Und eines Tages hat der König einen Traum Он gehabt. Он очень встревожился. Und er hat sich viele Sorgen Но gemacht. Но вот беда. Also so ein Unglück. Он не мог вспомнить свой сон. Er konnte sich an seinen eigenen Traum nicht бывает. Mehr erinnern. Проснулся, не может вспомнить. Also manchmal steht man auf und man kann sich an seinen Traum nicht mehr erinnern. Кто расскажет мне мой сон, того я награжу. Also wer wird mein Traum erzählen, den werde ich belohnen. И кто мне его еще объяснит, еще больше награжу. Und derjenige, der mir den noch erklärt, den werde ich noch mehr belohnen. А не расскажете, всех казню. Und wer das nicht erzählt, ich werde alle köpfen. Не знаю, где была логика у царя. Also ich weiß nicht, was das für Logik Наверное, war. Наверное, он сильно в чудеса König. Верил, да? Wahrscheinlich glaubt er sehr an die Wunder. Потому что никто не мог знать, что приснилось другому человеку. Denn niemand konnte wissen, was der andere Mensch geträumt hat. Все испугались. Und jeder ist erschrocken, natürlich. Царь, ну кто может знать, что тебе приснилось? König, wer kann doch überhaupt wissen, was du geträumt hast? Но был Бог. Aber es gab Gott. Который знал, да? Der es gewusst hat, nicht Бог wahr? Бог знал. Also Gott wusste es. И он открыл это Даниилу. Und er hat das dem Daniel offenbart. И вот когда царь услышал Und so, als der König hörte свой собственный сон, seinen eigenen Traum, то он очень испугался Бога. Dann hat er sehr viel Angst vor Gott bekommen. Потому что Даниил не просто ему сон рассказал. Denn der Daniel hat nicht nur einfach so ihm den Traum erzählt. Он ему еще о Боге рассказал. Er hat ihm noch über Gott erzählt. Он поклонился Богу, упал на колени. Und er fiel auf die Knie. Ваш Бог, он Бог богов и царь царей. Und er sagte, euer Gott ist der König der Könige. Gott der Götter. И мы читаем в Библии, какое сильное влияние оказывал Даниил и его друзья на царя и его окружение. Also wir lesen in der Geschichte, wie, was für einen großen Einfluss Daniel hatte auf den König und auf sein Umfeld. Сначала царь Навуходоносор не хотел смириться перед Богом. Also zuerst wollte der König Nebukadnezar gar nicht vor Gott sich demütigen. И что Бог сделал? Und was hat Gott mit ihm gemacht? Он превратил его в зверя. Er hat ihn in ein Tier verwandelt. Давайте мы в следующую картинку включим. Lass uns mal das nächste Bild ansehen. Целых 7 лет. Also die ganzen 7 Jahre. Самый великий царь. Der größte König. Который завоевал все царства земли вот в то время. Der zur damaligen Zeit die ganzen Königreiche besiegt hat und gewonnen hat. Превратился в такое вот чудовище. Hat sich in so ein Monster verwandelt. У него выросли когти. Bei ihm sind die Krallen Смотрите, gewachsen. Also schaut her. Страшные. Also richtig. Волосы по всему телу. Komplett behaart. Он ел траву. Er hat Gras gefressen. Как животное. Wie ein Tier. И не жил в доме. Und hat nicht in, hat nicht in einem Haus gewohnt. Бог отнял у него разум. Gott hat ihm den Verstand weggenommen. И он стал подобен зверю. Und er wurde einem Tier ähnlich. И вот однажды. Und so eines Tages. Он поднял свои глаза к небу. Hat er seine Augen zum Himmel erhoben. Его разум прояснился. Und sein Verstand kam wieder zu ihm. Бог дал ему шанс. Gott hat ihm eine Chance gegeben. И он прославил Бога. Und er hat Gott gepriesen. И в этот момент. Und in diesem Moment. Бог сделал его нормальным человеком. Hat Gott ihn wieder zu einem normalen Menschen gemacht. Бог возвратил ему его царство. Er hat ihm wieder sein Reich zurückgegeben. И царь Навуходоносор стал поклоняться Богу. Und der König Nebukadnezar fing an, Gott anzubeten. Почему? Почему? Wieso? Потому что вот эти четверо друзей, четверо подростков, weil diese vier Jugendlichen, diese vier Freunde, рассказали ему о Боге, haben ihm über Gott erzählt. И вот царь Навуходоносор, und so hat der König Nebukadnezar, сказал об о Данииле, sprach über den Daniel, что в нем живет высокий дух, дух от Бога, also dass in ihm ein hoher Geist wohnt, also ein Geist Gottes. И потом сын Навуходоносора Валтасар, und dann der der Sohn von dem König Nebukadnezar, der Belsasar, он тоже признал это. Der hat es auch anerkannt. Знаете, однажды он праздновал с своими друзьями. Wisst ihr, eines Tages hat mit seinen Freunden so gefeiert. Они пьянствовали там. Also sie haben dort viel getrunken. И он увидел руку, которая пишет на стене. Und plötzlich sah er eine Hand, die auf der Wand schrieb. И он так испугался. Und er hat sich so erschrocken. Даже надел в штаны. Der hat sogar in die Hosen gemacht. И тогда он позвал позвал Даниила. Und dann hat den Daniel zu sich rufen знал, lassen. Кого надо звать. Also er wusste, wen er rufen soll. И он говорит. Und er sprach zu ihm, 5:14 Даниила. Das ist Kapitel 5, Vers 14. Я слышал о тебе, что Дух Божий живет в тебе. Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei. И Даниил начинает свою речь с Колтасару с обличения. Und der Daniel fängt seine Rede an zum Belsasar mit einer Überführung. Твой отец, dein Vater, был очень величественным человеком. War ein sehr majestätischer König. Но его сердце возгордилось. Aber sein Herz wurde also wurde stolz. И он превознесся превыше небес. Und er hat sich erhöht höher als der Himmel. И Бог und Gott смирил его. Hat ihn gedemütigt. Сделал его подобным зверю на 7 лет. Er hat ihn für 7 Jahre dem Tier ähnlich gemacht. Ты, Валтасар, und du, Belsasar, ты все это слышал. All das hast du bereits gehört. И ты все это видел. Und all das hast du gesehen. Но ты ничего не понял. Aber du hast absolut nichts verstanden. Ты не захотел смириться перед Богом. Du wolltest nicht vor Gott sich demütigen. И сегодня und auf ihn я говорю hören. Тебе, und heute sag ich zu dir, что Бог взвесил твою жизнь. Dass Gott dein Leben gewogen hat. И он нашел тебя очень легким. Und er hat dich für sehr leicht befunden. То есть он нашел твою жизнь пустой. Das bedeutet, er hat dein Leben für ненужной. Leer erfunden, also nichtiges Leben. У Бога был план для жизни Валтасара. Also Gott hat einen Plan gehabt für den König Belsasar. Он все еще оставался таким же могущественным, как его отец. Also er blieb immer noch so mächtig wie sein Vater. И другие царства земли приходили и приносили ему дань. Und alle anderen Königen kamen zu ihm und haben die Gaben gebracht. gebracht. Но он не последовал примеру своего отца. Aber er hat nicht dem Beispiel seines Vaters gefolgt. И стал просто прожигать свою жизнь. Und er fing einfach nur sein Leben zu verschwenden. И вот в эту ночь. Und in dieser Nacht. Балтасар умер. Ist der Balthasar gestorben. Потому что Бог взвесил его жизнь. Weil Gott sein Leben gewogen проверил hat. Его. Er hat ihn geprüft. И вот смотрите, благодаря тому. Und schaut her, dank dessen. Что Даниил сохранил свое сердце от идолов. Dass der Daniel sein Herz vor diesem Götzenanbetung bewahrt hat. Что он хранил себя для Господа. Dass er sich für den Herrn aufbewahrt hat. Божий дух жил в нем. Hat Geist Gottes in ihm gewohnt. И Бог смог использовать его. Und Gott konnte ihn gebrauchen. Для своей славы. Für seine Ehre. Давайте ему воздадим ему славу. Lass uns ihm eine große Ehre geben. Живет ли Божий Дух тебе сегодня? Wohnt denn der Geist Gottes in dir heute? Могут ли окружающие также сказать о тебе? Können die Menschen, die dich umgeben, genauso von dir so sagen? В тебе высокий Дух. In dir ist der hohe Geist. Ты какой-то необычный. Du bist irgendwie ungewöhnlich. Ты какой-то вот не такой, как все. Du bist irgendwie anders als alle anderen. Okay. Смотрите, прошло 3000 лет. Schaut hier, 3000 Jahre sind vergangen. И мы все еще читаем эти истории об этих подростках. Und wir lesen immer noch diese Geschichten über diese Jugendlichen. Что же они такого сделали? Was haben sie denn Besonderes gemacht? В плену. In der Gefangenschaft. В плену. In der Gefangenschaft. Может быть, их родители плакали о них. Vielleicht haben ihre Eltern sie beweint. Может быть, родители думали, что их дети погибли. Vielleicht haben ihre Eltern sich gedacht, dass sie umgekommen sind. Потому что на войне многие погибают. Denn im Krieg fallen viele Menschen. И почему Бог сделал так, что они попали в плен? Und wieso hat Gott so gemacht, dass sie in die Gefangenschaft gingen? Ведь они же любили Бога. Denn sie liebten doch Gott. И знаете, люди часто говорят. Und wisst ihr, Menschen sprechen oft. Почему это со мной произошло? Wieso ist das mit mir passiert? Бог, ведь я тебе служу. Gott, ich diene dir doch. Почему это со мной произошло? Und wieso passiert das genau mir? Чем я так провинился, что ты меня так наказываешь? Was habe ich denn so angestellt, dass du mich so bestrafst? Слышали, да? Habt ihr sowas schon mal gehört? Right, okay. Das passiert manchmal sowas. Смотрите, у Бога был план для царя Навуходоносора. Also schaut hier, Gott hat einen Plan gehabt für den König Nebukadnezar. У Бога есть план не только для своих детей. Also Gott hat nicht nur Pläne für seine Kinder. У Бога есть план для всех, для любого человека. Gott hat einen Plan für jeden beliebigen Menschen. И вот этот царь Навуходоносор, он был самым великим. Und dieser König Nebukadnezar, der war der höchste, der größte König. Его влияние распространялось на весь тогдашний мир. Also er hat Einfluss gehabt auf die ganze Welt damals. И Бог захотел. Und Gott wollte es so. Чтобы через Навуходоносора его Божье влияние также распространилось. Dass durch diesen König Nebukadnezar auch sein Einfluss auf die ganze Welt sich erstreckt. И смотрите, что Бог сделал. Und schaut her, was Gott gemacht hat. Он захотел обратить сердце самого великого царя к себе. Und er wollte so, dass das Herz von dem größten König damaliger Zeit sich zu ihm wendet. Чтобы распространить свое влияние на все другие царства. Um seinen Einfluss auf alle anderen Königreiche zu verbreiten. Там, где Бога еще не знали. Dort, wo man Gott noch nicht gekannt hat. Бог справедливый. Ist Gott gerecht? Аминь. Amen. Бог дает шанс. Gott gibt Chancen. Всем. Allen. Аминь. Amen. Второе, что Бог сделал. Also das Zweite, was Gott gemacht hat. Бог захотел показать всему миру. Gott wollte der ganzen Welt zeigen. И нам сегодня тоже. Und auch uns heutzutage. Что нет никакой власти на земле. Dass es keine Regierung, keine Macht gibt auf dieser Erde. Которая не подчинилась бы Господу. Die dem Gott nicht gehorsam ist. Человек всегда остается человеком. Demütig, denn Mensch bleibt immer Mensch. А Господь, Он есть Бог на Und всеми. Halleluja. Halleluja. У него вся сила и власть. Er hat die ganze Macht und die ganze Kraft. И если сегодня ты смотришь новости, wenn du heute Nachrichten schaust, и ты боишься, und du hast, что Angst. Будет? Also, ой, was плохо. Passiert? Oh, es ist alles ой, so Euro schlecht. Der Euro entwertet ой, sich. Там война. Dort ist Krieg. Что будет? Что was случится? Passiert? Was wird passieren? Где строить бункер? Wo soll ich meinen Bunker bauen und aufstellen? Хорошая новость для тебя. Also, ich habe eine gute Nachricht für у dich. У Бога вся власть. Gott hat die ganze Бог Macht контролирует. In seine Hand. Gott kontrolliert die ganze Situation in der Welt. И ты можешь довериться ему. Und du kannst ihm vertrauen. Amen. Amen. И вот Бог использовал этих четырех подростков. Und so gebraucht Gott diese vier Jungs, чтобы открыть себя язычникам, um sich den Heiden zu offenbaren, чтобы и другие люди могли узнать о них, damit auch andere Menschen über ihn Давайте erfahren мы können. Следующую картинку включим. Lass uns das Третью. Nächste Bild ansehen. Okay, смотрите, вот этот царь Навуходоносор, да? Das ist jetzt der König Nebukadnezar. А это Даниил, который und das ist der Daniel, уже подрос, да? Der schon mittlerweile größer geworden ist. Und все рассказывает ему о Боге. Und er erzählt ihn immer noch über Gott. А царь очень внимательно его слушает. Und der König hört ihm sehr aufmerksam zu. Хотите ли вы, дорогие подростки и дети? Wollt ihr, meine lieben Kinder und Jugendlichen? Дорогие, дорогая молодежь. Und die ganze Jugend. Хотите ли вы, чтобы Бог также мог использовать вас? Wollt ihr, dass Gott genauso euch gebraucht? Тогда, когда Он захочет. Dann, wann er das will. Когда Он захочет. Dann, wann er das will. Не тогда, когда вы скажете, я готов. Nicht dann, wenn du sagst, ich bin bereit. А когда захочет. Sondern, wann er es will. Знаете, у Бога есть много нужд. Wisst ihr, Gott hat viele Bedürfnisse. Представляете? Und viele Anliegen. Stellt euch vor. По всему миру люди молятся Богу. Also auf der ganzen Welt beten die Menschen zu Gott. Бог, помоги. Gott, helfe. Бог, пошли помощь. Gott, schicke die Hilfe. Господь, помоги. Gott, hilfe. И вы знаете, Богу не обязательно делать каждый раз чудо. Wisst ihr, es ist nicht notwendig, dass Gott immer wieder ein Wunder geschehen lässt. Ему просто нужно взять нужного человека и послать его в нужное место. Er muss einfach nur einen Menschen nehmen, der dafür gebraucht wird und dort ihn hinschicken. И вот однажды в одной мексиканской деревне, also in einem mexikanischen Dorf, случилась беда. Kam es zu einem Unglück. А в это время, und in dieser Zeit, школьники, христиане старшей школы, also die Schüler von der Sonntagsschule, они захотели поехать куда-то и послужить. Also, einfach nur bloß die Schüler von einer höheren Klasse, die wollten einfach irgendwo hinfahren und jemanden dienen. И вот они добрались до этой деревни. Und so kamen sie in diesen Dorf. И они увидели, что церковь в этой деревне очень сильно пострадала от пожара. Und sie sahen, dass die Kirche dort verbrannt ist. Крыша обрушилась, осталось только четыре стены. Und der Dach ist einfach zusammengestürzt. Es sind nur bloß vier Wände geblieben, übrig geblieben. Also es ist alles nur bloß zusammengebrochen, ein Haufen. Они захотели войти внутрь, потому что они услышали пение. Und sie wollten gerne nach innen reingehen, denn sie haben den Gesang gehört. Und когда они осторожно забрались туда внутрь. Und so kamen sie ganz vorsichtig hinein. Они увидели измученного пастора и девять прихожан. Also sie haben einen Pastor gesehen, der richtig müde war und ein paar Besucher. Они праздновали богослужение как раз в это время. Gottesdienst genau zu dieser Zeit gefeiert. А потом выяснилось, und dann hat sich herausgestellt, что пастор и вообще никто не получал никаких писем из Калифорнии. Also, dass weder Pastor noch jemand anders irgendwelche Briefe aus Kalifornien empfangen hat. Что группа школьников хотят приехать к ним и послужить им. Dass anscheinend eine Gruppe von Schülern zu ihnen kommen möchte und ihnen gerne dienen will. И вот пастор остановил службу. Und so hat der Pastor den Gottesdienst unterbrochen. Подошел к ребятам, ging dann zu diesen Kindern и спросил их, und hat sie gefragt, Куэ паза? Ребята перевели это так. Also die Jungs haben das so übersetzt. Что вы потеряли здесь, белые подростки в нашей глухомане? Also was habt ihr hier bei uns in diesem Dorf verloren? И вот один из учеников произнес. Und einer von den Schülern hat geantwortet. Мы христиане. Also wir sind Christen. Мы хотим вам послужить. Wir möchten euch gerne dienen. Когда пастор это услышал. Und als der Pastor das gehört hat. Он начал плакать. Fing an zu weinen. И говорит. Und sagt. 6 месяцев назад. Vor 6 Monaten. Кто-то сжег нашу церковь. Hat jemand unsere Gemeinde verbrannt. И мы не имели возможности собираться. Und wir haben keine Möglichkeit gehabt, uns zu versammeln. Только здесь, вот в этих развалинах. Also nur hier in diesen Ruinen. У нас не было денег, чтобы восстановить хоть что-то. Wir haben kein Geld gehabt, etwas überhaupt aufbauen zu können. И мы начали молиться к Богу и просить: Бог, дай нам помощь. Und wir haben angefangen zu Gott zu beten und ihn um Hilfe zu bitten. И вот 6 месяцев прошло, мы уже начали терять надежду. Und so sind schon 6 Monate vergangen und wir haben langsam die Hoffnung verloren. И вот эти 35 ребят. Und diese 35 Jungs stehen da vor ihm. Und sie waren einfach nur schockiert. Weil sie gesagt haben, ja, wir haben gehört, dass Gott uns gebrauchen will. Aber so in Realität. Знаете, мы очень много знаем теоретически, да? Wisst ihr, wir wissen viel von Theorie. О, мы так подкованы. Also wir sind so bewandert. Но, знаете, Господь, он не только бла-бла-бла-бла-бла-бла. Aber да? Wisst ihr, Gott ist nicht so, er macht nicht nur bla-bla-bla. Он ведет тебя практически. Also er führt dich praktisch. Иди и покажи твою веру в делах твоих. Also geh und zeig deinen Glauben an den, in den Taten. И вот эти ребята говорят: "Вау!" Und diese Jungs sagen: "Wow!" Мы ответ на молитву. Also wir sind eine Antwort auf ein Gebet. И вот Бог хочет употреблять нас для своей, по своей воле. Also so will auch Gott uns nach seinem Willen gebrauchen. И он обязательно будет это делать. Und er wird das unbedingt tun. Если мы будем послушны ему. Wenn wir ihm gehorsam sein werden. Если мы захотим быть похожими на Христа. Wenn wir ähnlich dem Christus sein wollen. Как Христос служил людям. Wie der Christus den Menschen gedient hat. Если мы будем также открыты. Wenn wir genauso offen sind. И вы знаете, когда мы выйдем из зоны комфорта. Wisst ihr, wenn wir aus unserer Komfortzone herausgehen. Тогда мы сможем стать ответом на чью-то. Dann können wir erst dann eine Antwort für jemanden sein Gebet werden. Also im kleinen Wort. Aber wenn wir aus dieser Komfortzone rausgehen, also alle lieben Komfort, nicht wahr? Und nicht viele stimmen dem Ruf Gottes zu. Wie soll es dort sein? Und was wird es mich kosten? Ich habe überhaupt keine Zeit. Ich habe keine Kraft. Ich habe so viel. Ich habe Uni. Ich habe Arbeit. Ich habe Familie. Hobby. Hobby. Okay. Но Бог очень ценит своих людей, которые послушны ему. Aber Gott schätzt seine Leute, die ihm gehorsam sind. Которые любят его и готовы на все ради него. Die ihn lieben und die bereit sind für alles. И сделать все, что угодно для него. Und werden alles tun, was ihnen sagt. Не важно, что это будет им стоить. Egal, was es ihnen kosten wird. Сделать что-нибудь для Господа. Also mach was für den Herrn. Also etwas für den Herrn zu machen. Нужны в церкви музыканты. Braucht man ein, wenn man ein Musikleute in der Gemeinde? Пойду и научусь играть на музыкальном инструменте. Dann gehe ich und lerne ein Musikinstrument. Буду ответом на чью-то молитву. Also ich werde eine Antwort auf jemanden sein Gebet sein. И вот Господь хочет. Und der Herr möchte, чтобы многие люди узнали о нем. Dass viele Menschen über ihn erfahren. Чтобы многие люди узнали о нем. Dass viele Menschen über ihn erfahren. И они узнают это не от нас, а не от ангелов. Sie werden das von uns erfahren und nicht über die Engel. Знаете, мы можем молиться о спасении мира до потери пульса. Wisst ihr, wir können so lange über die Errettung der Welt beten, bis wir umfallen. Но если мы не откроем дверь, aber wenn wir unsere Tür nicht öffnen, и не сделаем шаг, und werden einen Schritt nach и vorne не откроем свой рот, und werden unseren Mund nicht чтобы öffnen, поделиться своей верой, den Glauben mit anderen zu teilen, никто не будет спасен. Wird niemand gerettet sein. Понимаете? Versteht ihr mich? Мы делимся своей верой. Wir teilen unseren Glauben. Мы даем человеку шанс. Wir geben dem Menschen eine Chance. Чтобы у него был выбор. Damit eine Wahl hat. Потому что у многих людей нет этого выбора. Denn viele Menschen haben diese Wahl nicht. Если они не знают о Иисусе, у них нет выбора. Wenn sie über Jesus nicht wissen, dann haben sie auch keine Wahl. Но когда ты делишься своей верой. Aber wenn du deinen Glauben teilst. Если ты любишь Иисуса. Wenn du Jesus liebst. И твои глаза горят. Und deine Augen brennen. Когда ты рассказываешь о нем. Wenn du über Jesus erzählst. Да пусть ты не знаешь всю Библию. Es ist egal, wenn du die ganze Bibel auch nicht weißt. Но в твоем сердце есть любовь к Иисусу. Aber wenn in deinem Herzen Liebe zu Jesus da ist. Ты рассказываешь о ней другим. Und wenn du über ihn anderen erzählst. О, поверь, люди начинают тебе верить. Dann glaub mir, die Menschen fangen an, dir zu glauben. И вот таким образом Бог влияет на наше окружение. Und so wirkt der Gott über через uns нас. Auf diese Weise. Через нас. Durch uns. Поэтому никогда не стыдись своих убеждений. Deswegen schäme dich niemals für deine Überzeugung. В школе, в университете, ob das in der Schule ist oder auf Uni, на работе, oder auf der Arbeit, ходи перед Господом, wandle vor Gott, ходи перед Господом, wandle vor Gott, и Он даст тебе свой высокий дух, und wird dir seinen hohen Geist geben, дух святой, seinen heiligen Geist, и Он будет водить тебя, und wird dich leiten, и Он будет употреблять тебя, wird dich gebrauchen für seine Ehre.